Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Yesterday I showed to you from the Bible how important it is to experience grace and perfect peace. Gestern habe ich dir aus der Bibel gezeigt, wie wichtig es ist, Gnade und vollkommenen Frieden zu erleben. Now, Peter gives us a key how this can become our experience. Jetzt gibt uns Petrus einen Schlüssel, wie das zu unserer Erfahrung werden kann. Now, I believe that's one of the keys. I don't believe it's the only key. Ich glaube, das ist einer der Schlüssel. Ich glaube nicht, dass es der einzige ist. One of the keys is that you have to know it's already yours. Einer der Schlüssel ist, dass du erkennen musst, dass es bereits dir gehört. And you have to now learn to meditate upon it, to pull it in your heart so that it's a reality inside of you. Und du nun lernen musst, darüber zu meditieren und es in dein Herz zu legen, damit es in dir zur Realität wird. But here is another key that Peter tells us so beautifully. Aber hier ist ein weiterer Schlüssel, den Petrus uns so schön erklärt. Look what he says. As you live in the rich knowledge of God and of Jesus our Lord. Er sagt, während ihr in der reichen Kenntnis Gottes und unseres Herrn Jesus lebt. This is way more important than it looks like superficially. Das ist viel wichtiger, als es oberflächlich betrachtet aussieht. And I'm telling you why. Und ich sage dir auch warum. Because there's no way you can experience grace and peace. Weil es keine Möglichkeit gibt, Gnade und Frieden zu erfahren. Unless you first truly have a deep knowledge of God and Jesus Christ. Wenn du nicht zuerst eine tiefe Kenntnis von Gott und Jesus Christus hast. So many Christians are trying to access things from God, but they don't even know who God really is. Viele Christen versuchen, von Gott etwas zu bekommen, wissen aber nicht einmal, wer Gott wirklich ist. The Greek word that is used here for knowing God or for knowledge of God. Das griechische Wort, das hier für Gott kennen oder Kenntnis von Gott verwendet wird. It's a word that can be translated a precise and an exact knowledge. Kann mit präzise und genaue Kenntnis übersetzt werden. See, why are these two connected? The grace and peace you experience and the knowledge that you have of God and of Jesus. Warum sind diese beiden Dinge miteinander verbunden? Die Gnade und der Friede, die du erfährst, erlebst. Und die Kenntnis, die du von Gott und von Jesus hast? It's very simple. Das ist ganz einfach. Let's imagine that I am the richest man of the world. Stell dir vor, dass ich der reichste Mann der Welt bin. Which I am. Was ich bin. Because my dad is the owner of everything and he made me heir of everything. Weil mein Vater der Besitzer von allem ist und mich zum Erben von allem gemacht hat. So, I'm going to do what Paul does several times. Ich mache dasselbe, was Paulus oftmals macht. He speaks in a natural way so we can understand spiritual truth. Er spricht auf natürliche Art und Weise, damit wir die geistliche Wahrheit verstehen können. So in the natural, I'm the richest man in the world. Im Natürlichen bin ich also der reichste Mann der Welt. And I'm saying to you. Und ich sage zu dir. Everything that I have, it belongs to you too. Alles, was ich habe, gehört auch dir. You can just come and just get it. Du kannst einfach kommen und es dir nehmen. What happens? Was wird geschehen? You will not have as much as I've given you, but you will have as much as you believe what kind of a person I am. Du wirst nicht alles haben, was ich dir geben werde. Du wirst so viel haben, wie du glaubst, welche Art Mensch ich bin. If you think, I'm a crook and I'm not reliable and I'm mean to people. Wenn du denkst, dass ich ein Gauner bin, nicht zuverlässig und gemein zu den Menschen. What's going to happen? Was wird dann passieren? You will not with boldness grab everything that is already there for you. Du wirst nicht mutig nach all dem greifen, was bereits für dich da ist. The image you have of God and the knowledge you have of God of Jesus Christ. Das Bild, das du von Gott hast und die Kenntnis, die du von Gott und von Jesus Christus hast, is in direct connection to how much grace and peace you experience every day. Stehen in direktem Zusammenhang damit, wie viel Gnade und Frieden du jeden Tag erlebst. Not to how much he gave you. Nicht damit, wie viel dir gegeben hat. Because nobody will with boldness grab things from somebody else unless you know that's a really kind and generous person. Denn niemand wird mutig etwas von einem anderen Menschen an sich nehmen, wenn nicht weiß, dass diese Person wirklich freundlich und großzügig ist. The knowledge of God and Jesus Christ is very important in connection with how much we experience. Die Kenntnis von Gott und Jesus Christus ist sehr wichtig im Zusammenhang damit, wie viel wir erleben. See, the passion here says, as you live in the rich knowledge. In der Passion heißt es, während ihr in der reichen Kenntnis lebt. But do you know what it actually says in the original Greek? Aber weißt du, was da eigentlich im griechischen Original steht? It says through the exact knowledge of God and Jesus Christ. Es heißt durch eure genaue Kenntnis von Gott und Jesus Christus. So through the knowledge you experience grace and perfect peace. Durch die Kenntnis erfährst du also Gnade und vollkommenen Frieden. May I suggest to you today, darf ich dir heute sagen, that your experience of the amazing things of God is in direct relationship to what you believe about God. Dass deine Erfahrung mit den erstaunlichen Dingen Gottes in direktem Zusammenhang mit dem steht, was du über Gott glaubst. See, today I enjoy an amazing life. Heute genieße ich ein fantastisches Leben. I enjoy peace, I enjoy grace, I enjoy provision. Ich genieße Frieden, ich genieße Gnade, ich genieße Versorgung. This was not always so. Das war nicht immer so. But you know what was always the same? Aber weißt du, was immer gleich geblieben ist? How much God had given me. Wie viel Gott mir gegeben hat. God did not one day say, Reinhard, from now on I want you to constantly have all the peace and grace. Gott hat nicht eines Tages gesagt, Reinhard, von jetzt an möchte ich, dass du ständig den ganzen Frieden und die Gnade hast. No. Nein. It's always been mine. Es gehörte schon immer mir. But because I did not live by the right picture, the right understanding and knowledge of God and Jesus. Aber weil ich nicht nach dem richtigen Bild, dem richtigen Verständnis und der richtigen Kenntnis von Gott und Jesus lebte. I believed I had to convince God to give me something. Glaubte ich, dass ich Gott überzeugen müsste, mir etwas zu geben. I believed that God would give me just enough to survive. Ich glaubte, dass Gott mir gerade genug zum Überleben geben würde. I believe that when sickness hits my body, I've got to pray hard to convince God to heal me. Ich glaubte, dass ich, wenn Krankheit meinen Körper erwischt hat, hart beten müsste, um Gott zu überzeugen, mich zu heilen. So looking back at more than 5 decades of walking with Jesus, wenn ich auf mehr als 5 Jahrzehnte meines Weges mit Jesus zurückblicke, I can tell you, kann ich sagen, my experience of grace and peace is directly connected to how well I got to know God and Jesus. Dass meine Erfahrung von Gnade und Frieden direkt damit zusammenhängt, wie gut ich Gott und Jesus kennengelernt habe. May I suggest something? Darf ich etwas vorschlagen? If many Christians, wenn viele Christen, would spend as much time convincing their hearts about how good God and Jesus is, genau so viel Zeit damit verbringen würden, ihre Herzen davon zu überzeugen, wie gut Gott und Jesus sind, as they spend time trying to convince God to bless them, wie sie Zeit damit verbringen, Gott davon zu überzeugen, sie zu segnen, they would live in so much more blessing of God. Würden sie viel mehr Segen von Gott erleben. Remember, vergiss nicht, what you experience of God is directly connected to how well you know God. Wie du Gott erlebst, hängt direkt damit zusammen, wie gut du ihn kennst. See you guys tomorrow. Bis morgen, Leute.